1932. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Der 1. Mai wurde 1890 von der Zweiten Internationale zum Kampftag für den 8-Stunden-Tag erklärt. Seither ist auf der ganzen Welt der Kampf- und Feiertag der Arbeiter und Arbeiterinnen. 1919 wurde in Österreich zum Staatsfeiertag erklärt.